als Nationalsozialisten wissen wir, dass das Schicksal des Einzelnen nicht so wichtig ist wie das des Volkes. Nicht nur der Einzelne soll leben, wirken und glücklich werden, sondern dem gesamten deutschen Volk soll eine glückliche Zukunft gesichert werden. Jedes Volk lebt durch seine Mütter in seinen Familien. Die Gründung der Ehe, das Leben in der Familie, sollte keine Privatangelegenheit sein, die nur zwei Menschen angeht und für sie eheliche Gemeinschaft, wirtschaftliches Zusammensein, Kameradschaft bedeutet, sondern der eigentliche tiefere Sinn der Eheschließung und der Familiengründung liegt darin, das eigene beschränkte Einzelleben fortzusetzen in seinen Kindern und mit ihnen dem Volk ein ewig sich erneuerndes Leben zu schenken und diesem Leben durch Sitte und Kultur höchsten Wert zu verleihen. Wir wissen aber weiter, dass in den Jahren, die hinter uns liegen, das Leben unserer Familie und damit das unseres Volkes in Gefahr war. Die einzelnen Familien begannen auszusterben, weil nicht mehr genügend Kinder geboren wurden, weil infolge kurzsichtiger, egoistisch-materialistischer Einstellung die Zahl der Geburten willkürlich beschränkt oder durch die hemmungslose Sucht, das Leben zu genießen und andere Zivilisationserscheinungen, der Wille zum Kind und zur Familiengründung herabgesetzt war. Daneben lockerten sich in der Familie Ordnung und Zucht, das Gefühl der Zusammengehörigkeit, der gegenseitigen Verantwortung. Dementsprechend drohte eine Entartung des ganzen deutschen Volkes in leiblicher und seelischer Beziehung. Ihnen allen ist es ja zur Genüge bekannt, wie besorgniserregend aufs Ganze gesehen der Geburtensturz im deutschen Volk seit der Jahrhundertwende bis vor kurzem gewesen ist, wie sich die traurige Tatsache der falschen Auslese und der Rassenmischung auszuwirken begann, weil die lebenstüchtigen Familien in allen sozialen Schichten immer weniger Kinder bekamen, während oft weniger wertvolle und entartete sich ungehemmt vermehrten oder verantwortungslose deutsche Menschen sich mit Fremdrassischen verbanden. Die Gefahr, die hier für die einzelnen Familien und für das ganze deutsche Volk bestand und die, das müssen wir uns immer vor Augen halten, auch jetzt noch trotz starker Zunahme der Eheschließungen und der Geburten während der beiden letzten Jahre nicht endgültig abgewandt ist, kann nur behoben werden, wenn die deutsche Frau und Mutter sie erkennt und wenn sie mit Inbrunst und Zähigkeit entschlossen ist, den deutschen Menschen und der Jugend einen neuen Weg zu weisen. Aufgabe der Frau ist ja nicht nur die Fortsetzung der Art und das leibliche Betreuen der Kinder, sondern für uns sind alle Mütter und alle mütterlich empfindenden Frauen die Erzieherinnen des gesamten Volkes.